Kundgabe 2547. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.11.1942. Vorbereitung der Diener Gottes zum Wirken für ihn. Der Wille des Vaters im Himmel ist, dass sich seine Diener völlig ihm überlassen, dass sie sich lenken lassen ohne inneren Widerstand, dass sie alles ausführen, wozu sie sich gedrängt fühlen, und dass sie sich ihm und seiner Gnade empfehlen, zu jeder Stunde. Der Geist in ihnen wird sie lenken, und des göttlichen Schutzes können sie immer gewärtig sein, denn es kommt die Stunde des Wirkens für seine Diener, und diese Stunde soll sie vorbereitet finden. Nur wer täglich und stündlich sich mit Gott verbindet, in innigem Gebet, der wird die Kraft haben, für ihn einzutreten, so dies vor der Welt nötig geworden ist. Er wird Gott auch erkennen im Toben der Elemente, und sein Glaube wird ein starker werden, so er diese Stimme Gottes vernimmt. Es ist nur noch eine kurze Zeit, und diese sollt ihr nützen, die ihr Gott dienen wollt. Ihr sollt an euch arbeiten und keine Gelegenheit verpassen, ein Liebeswerk zu verrichten. Denn dadurch erstarket ihr, weil die Kraft der göttlichen Liebe euch dann zuströmt und euch klarste Gedanken so zu handeln vorschreiben, wie Gott es will. Je tiefer ihr in der Liebe steht, desto weniger zweifelhaft werdet ihr sein, was ihr tun oder lassen sollt. Lasset alles an euch herantreten und vertrauet immer auf euren himmlischen Vater, der jeden Schritt von euch lenkt, so wie ihr euch seiner Führung anvertraut. Die kommende Zeit benötigt starke Vertreter seines Wortes, und diese müssen selbst tief im Glauben stehen, um mutig und unverzagt sich dem Dienst für Gott hingeben zu können. So wie aber die Stunde gekommen ist, werdet ihr auch spürbar der Kraft Gottes inne werden, denn ihr werdet handeln und reden ohne Hemmung und auch keine irdische Gewalt fürchten, denn der Geist in euch treibt euch dazu und seiner Stimme achtet ihr mehr als den Stimmen der Welt. Es ist eine große Aufgabe, die ihr erfüllen sollt und deren Erfüllung doch unsagbar nötig ist für das Seelenheil der Mitmenschen. Denn so ihnen nicht durch Menschenmund das göttliche Wort nahegebracht wird, stehen sie vor dem geistigen Untergang. Denn sie suchen das Wort nicht mehr dort, wo es ihnen bisher geboten wurde. Es soll das Wort ihnen anderswo verkündet werden. Sie sollen es aus dem Munde eines Menschen vernehmen, der unmittelbar von Gott es empfangen hat. Und es soll ihnen dieses Wort annehmbarer erscheinen, so wie nur der Wille in ihnen ist, es anzuhören. Und dazu benötigt Gott seine Vertreter auf Erden, dass sie sein Wort den Menschen vermitteln nach der großen Erschütterung, welche die Menschheit in Kürze erleben wird. Denn alles entspricht dem weisheitsvollen Plan Gottes, und alles geschieht, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. Und so werden auch die Träger seines Wortes sich bereithalten müssen, die Aufgabe, die ihnen gestellt wird, mit Eifer zu erfüllen. Sie selbst werden große Kraft benötigen, die ihnen aber auch zur Verfügung steht, so sie dem Herrn zu dienen bereit sind. Denn Gott selbst will sprechen zu jenen durch einen Menschen und sie zurückführen auf den rechten Weg, der zu ihm führt, der ewigen Heimat entgegen. Amen.